Alkohol. Der Alkoholiker sehnt sich nach einer konfliktfreien, heilen Welt. Das Ziel wäre nicht falsch, doch möchte er es durch Vermeidung der Konflikte und Probleme erreichen. Er ist nicht bereit, bewusst in die Konflikthaftigkeit des Lebens hineinzugehen und sie durch Arbeit zu lösen. So betäubt er seine Konflikte und Probleme und gaukelt sich über den Alkohol die heile Welt vor. Meist sucht der Alkoholiker auch noch menschliche Nähe. Der Alkohol schafft eine Art Karikatur von Nähe, indem er Schranken und Hemmungen abbaut, Standesunterschiede verwischt und eine schnelle Verbrüderung ermöglicht, der jedoch die Tiefe und Verbindlichkeit fehlt. Alkohol ist der Versuch, die Suche nach einer heilen, konfliktfreien und brüderlichen Welt zu befriedigen. Alles, was diesem Ideal noch im Wege steht, muss runtergespült werden.